Der Freigeist aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Freigeist. Ihr, die ihr nach der Tugend strebet, ihr, die ihr dem gehorsam seid, was die Vernunft und was die Schrift gebeut, ein Freigeist lacht euch aus, dass ihr so sklavisch lebet. Was sucht ihr, fragt er euch, nicht die Zufriedenheit? Ist's möglich, sich so zu betrügen? Um euch vergnügt zu sehen, raubt er euch das Vergnügen. Ihr sucht die Ruh und findet sie in der Last. Hasst, was ihr liebt und liebet, was ihr hasst. Habt ihr Vernunft? Ich zweifle fast. Die Freiheit in der Tugend finden, das heißt, um frei zu sein, sich erst an Ketten binden. Dringt durch des Aberglaubens Nacht, die euch zu finstern Köpfen macht. Folgt der Natur, genießt, was sie euch schenket. Sucht nichts, als was ihr wünscht. Flieht nichts, als was euch kränket. Denkt frei und lebet, wie ihr denket. Und gebt nicht auf die Toren Acht. Der Pöbel ist der größte Haufe auf Erden. Von diesem reißt euch los. Er weiß nicht, was er glaubt, hält seinen Trieb für unerlaubt und sieht nicht, dass er sich sein Glück als Milzsuch raubt. Sonst wird er nicht so abergläubisch werden. Drum fasst den kurzen Unterricht. Was viele glauben, glaubet nicht. Sie glauben es aus Trägheit nicht zu prüfen, doch ein Vernünftiger dringt in der Wahrheit Tiefen. Was ist die Schrift? Was lehret sie? Ein traurig Leben, reich an Mühe und Rätsel, die wir aufzuschließen, erst der Vernunft entsagen müssen. Was ist das mächtige Gewissen? Ein Ding, das die Erziehung schafft, ein heilig Erbteil aller Blöden, doch die, die wissen, was sie reden, empfinden nichts von seiner Kraft. Folgt der Natur, sie ruft, was kann sie anders wollen, als dass wir ihr gehorchen sollen? Die Furcht erdachte Recht und Pflicht und schuf den Himmel und die Hülle. Setzt die Vernunft an ihrer Stelle. Was seht ihr da? Den Himmel und die Hülle? Oh nein! Ein weibisches Gedicht. Lass doch der Welt und ihr kindisches Geschwätze. Was jeden ruhig macht, ist jedes sein Gesetze. Mehr glaubt und braucht ein Kluger nicht. Dies war der Witz, mit dem in seinem Leben ein Freigeist sein System erwies, die Tugend von dem Throne stieß, um nur sein Laster drauf zu heben. Sein böses Herz war ihm Vernunft und Gott, und der am Kreuze starb, war oft des frechen Spott. Sein Ende kam, und der, der nie gezittert, ward plötzlich durch den Tod erschüttert. Das Schrecken einer Ewigkeit, ein Richter, der als Gott ihm fluchte, ein Abgrund, welcher ihn schon zu verschlingen suchte, zerstörte das System tollkühne Sicherheit. Und der, der sonst mit seinen hohen Lehren der ganzen Welt zu widerstehen gewagt, fing an, der Magd geduldig zuzuhören. Und ließ von seiner frommen Magd, zu der er tausendmal du christlich Tier gesagt, sich widerlegen und bekehren. So stark sind eines Freigeists Lehren. Ende von Der Freigeist, aufgenommen von Njaul.